Morning, good morning, good morning, my dear friends. Guten Morgen, meine lieben Freunde. And we will continue. Wir machen weiter. With Philippians chapter 2, verse 1 in the Passion. Mit Philippe 2, Vers 1 in der Passion. Look at how much encouragement you found in your relationship with the Anointed One. Seht, wie viel Ermutigung ihr in eurer Beziehung zu dem Gesalbten gefunden habt. What a beautiful way to express this. Was für eine schöne Art, das auszudrücken. So Paul is saying that the encouragement they found has not been through people or through good circumstances. Paulus sagt also, dass die Ermutigung, die sie erfahren haben, nicht durch Menschen oder gute Umstände kam, but through the relationship with the Anointed One, which of course is Jesus. Sondern durch ihre Beziehung mit dem Gesalbten, also Jesus. You know, and I've told you guys this before. Ich habe euch bereits gesagt, I've learned to find my encouragement in the Lord, not in people or not in circumstances. Dass ich gelernt habe, meinen Zuspruch im Herrn zu finden und nicht in Menschen oder Umständen. And I found there is no encouragement like you have from intimacy with Jesus. Und ich finde, dass es keine vergleichbare Ermutigung gibt wie die, die man durch Intimität mit Jesus hat. But isn't it incredible how it is so deeply ingrained in our human nature? Aber ist es nicht unfassbar, wie tief verankert es in unserer menschlichen Natur ist? That we are always trying to find our help, our encouragement from natural sources instead of from Jesus. Dass wir immer versuchen, unsere Hilfe und Ermutigung in natürlichen Quellen zu finden, anstatt in Jesus. It seems to be a really difficult thing to get people to the place. Es scheint wirklich schwierig zu sein, Menschen dahin zu bringen, where everything they need to find in Jesus. Dass sie alles, was sie brauchen, in Jesus finden. And yet the truth is, if you don't find it in Jesus, how are you going to find it anywhere else? Doch die Wahrheit ist, wenn du es nicht in Jesus findest, wie willst du es irgendwo anders finden? You know, this morning I was driving in the car. Heute Morgen fuhr ich im Auto. And I was starting to think a thought. Und fing an, einem Gedanken nachzugehen. And the thought was like this. Der Gedanke war folgender. If we would be more Christ-conscious and less self-conscious, our lives would be so much better. Wenn wir ein größeres Bewusstsein für Christus hätten und weniger von uns selbst, dann wäre unser Leben so viel besser. In difficult times we focus on ourselves too much. In schwierigen Zeiten fokussieren wir uns zu sehr auf uns selbst. In difficult times, it is the most natural thing to turn to ourselves or to people around us instead of to Jesus. In Schwierigkeiten ist es das Natürlichste, uns auf uns selbst auszurichten oder auf die Menschen um uns herum, anstatt auf Jesus. And I understand that this is a natural way to live life. Ich verstehe, dass das die natürliche Art zu leben ist. So I understand when people make this, when people do this who are not Christians, I understand. Ich verstehe, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, es so machen. But we cannot live like this. Aber wir können so nicht leben. If you can't find encouragement in Jesus Christ who lives inside of you, wenn du keine Ermutigung in Jesus finden kannst, der in dir lebt, and who loves you deeply and passionately, und dich leidenschaftlich und innig liebt, and who accepts you unconditionally, und der dich bedingungslos annimmt, then how you expect to find the encouragement at other sources? Wie willst du dann woanders Ermutigung finden? But look, Paul is not only saying you found encouragement in Jesus. Aber schau, Paulus sagt nicht, ihr habt Ermutigung in Jesus gefunden. He said you found it in your relationship with the Anointed One. Sondern er sagt, ihr habt sie in eurer Beziehung zu dem Gesalbten gefunden. So here is a simple truth. Die einfache Wahrheit ist also, the deeper your relationship with Jesus you develop, the more encouraged you will be all the time. Je tiefer du deine Beziehung mit Jesus entwickelst, desto mehr wirst du ständig ermutigt. This needs to become a natural lifestyle. Das muss ein natürlicher Lebensstil werden. Our relationship with Jesus has to become so natural and so deep. Unsere Beziehung mit Jesus muss so natürlich und so tief werden, that naturally, without even trying to do anything, dass natürlich, ohne uns anzustrengen, the moment we come or we go through difficult moments, we automatically get our encouragement from Jesus. Wir in schwierigen Zeiten ganz selbstverständlich unseren Zuspruch von Jesus bekommen. You know, there's something I've thought about many times. Es gibt etwas, worüber ich oft nachgedacht habe. I believe that there will be a worldwide persecution of Christians. Ich glaube, es wird eine weltweite Verfolgung von Christen geben. That's my understanding of the end times. Das ist mein Verständnis der Endzeit. I believe that everybody will go through the great tribulation. Ich glaube, dass jeder durch die große Trübsal gehen wird. So here is my thought. Hier ist also mein Gedanke. If you go through tribulation and if you are in an isolated prison cell because of your faith in Jesus. Wenn du durch Trübsal gehst und aufgrund deines Glaubens in Isolationshaft bist. And if you have not learned to find encouragement in Jesus, how are you going to continue? Und du nicht gelernt hast, Ermutigung in Jesus zu finden, wie wirst du dann weitermachen? There are people in prison today because they love Jesus and they don't have access to the Bible, neither the phone nor internet, they're isolated. Es gibt heute Menschen, die im Gefängnis sind, weil sie Jesus lieben und keinen Zugang zu einer Bibel, Telefon oder Internet haben. Sie sind isoliert. Now is the time to learn to live in true relationship with Jesus. Jetzt ist die Zeit zu lernen, in einer echten Beziehung mit Jesus zu leben. That's the only way we must get our encouragement from. Das ist die einzige Quelle, aus der wir unsere Ermutigung erhalten sollten. Ah, Reinhard, but God created us for relationships. Aber Reinhard, Gott hat uns für Beziehung geschaffen. Sure he did. Natürlich hat das. Reinhard, but we need one another. Aber Reinhard, wir brauchen einander. Sure we do. Natürlich. But listen. Aber hör zu. If I get any encouragement from you, it must be from Jesus through you. Wenn ich von dir Zuspruch erhalte, dann muss es von Jesus durch dich sein. So that means encouragement comes from Jesus, but he uses you as a channel. That's legitimate, that's okay. Das heißt, die Ermutigung kommt von Jesus und er nutzt dich als Kanal. Das ist legitim, das ist okay. What is the difference? Was ist der Unterschied? The difference is that I don't have any confidence in the channel, but put all of my confidence in the source, which is Jesus. Der Unterschied liegt darin, dass ich keinerlei Vertrauen in den Kanal setze, sondern nur in die Quelle und die ist Jesus. So if he uses you as the channel, then it's still coming from him and that's fine. Wenn er dich also als Kanal nutzt, kommt es trotzdem noch von ihm und das ist gut. Because if you the channel is not here anymore, the source is still there to give me encouragement. Denn wenn du als Kanal plötzlich weg bist, ist die Quelle immer noch da, um mir Ermutigung zu geben. We need to raise up a generation that is completely connected in intimacy with Jesus. Wir müssen eine Generation hervorbringen, die völlig in Intimität mit Jesus verbunden ist. That's where they get everything they need. Denn von dort bekommen sie alles, was sie brauchen. You know, as we've walked through difficult times the last few years, the whole world. In den letzten paar Jahren, in denen die ganze Welt durch schwierige Zeiten gegangen ist, I have seen this. Habe ich gesehen, Christians who've learned to find encouragement from Jesus are just fine. Christians who have not learned this are not very well. Dass es Christen, die gelernt haben, ihre Ermutigung in Jesus zu finden, gut geht. Christen, die das jedoch nicht gelernt haben, geht es nicht besonders gut. So, keep finding it in your relationship with Jesus. Finde sie also in deiner Beziehung zu Jesus. Take time for this relationship. Nimm dir Zeit für diese Beziehung. Constantly connect with Jesus through thanksgiving. Verbinde dich ständig mit Jesus durch Danksagung. And you will see that you will always be encouraged. Und du wirst merken, dass du immer ermutigt sein wirst. See you tomorrow. Bis morgen.